Hier ist Riasperin. Guten Morgen, verehrte Hörer. Wir bringen Ihnen Nachrichten. Nach einer weiteren mehrstündigen Debatte über die Lage im Nahen Osten hat sich der Weltsicherheitsrat heute Vormittag auf unbestimmte Zeit vertagt. Die Delegierten wurden gebeten, sich ständig für neue Sitzungen bereitzuhalten. In der heutigen Aussprache, die auf Antrag der Sowjetunion stattfand, kam es mehrmals zu heftigen Zusammenstößen zwischen den Delegierten verschiedener Länder. Die Beratungen standen im Zeichen weitgehender Ungewissheit über die tatsächliche Lage an der syrisch-israelischen Front. Der Leiter der UN-Waffenstillstandskommission, General Bull, meldete in verschiedenen Berichten an Generalsekretär Utant sowohl die Einstellung des Feuers als auch das Fortdauern der Kämpfe. Bull betonte, er sei leider nicht in der Lage, verlässliche Informationen über die Feuereinstellung zu beschaffen. Er hoffe, heute Beobachter an die Front schicken zu können. Utant selbst bezeichnete die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet als bruchstückhaft. Dessen ungeachtet verlangte der sowjetische Delegierte Fedorenko erneut, Israel zum Aggressor erklären zu lassen. Der amerikanische UN-Botschafter Goldberg setzte sich dafür ein, dass nach einer eingehenden Prüfung alle Verletzungen des Waffenstillstandes verurteilt werden. Israels Vertreter Rafael sagte, der Waffenstillstand werde respektiert. Berichte über eine Bombardierung von Damaskus beantwortete er mit dem Hinweis, es gebe keine Beweise dafür, dass es sich bei den Angreifern um israelische Flugzeuge gehandelt habe. Nach der Sowjetunion und der Tschechoslowakei hat jetzt als drittes kommunistisches Land auch Bulgarien die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen und nicht näher erläuterte Sanktionen in Aussicht gestellt. Laut Radio Algier haben drei algerische Flugzeuge vom sowjetischen Typ MiG zwei israelische Staffeln angegriffen. Nähere Einzelheiten teilte der Sprecher nicht mit, sicherte jedoch Syrien die Unterstützung Algeriens zu. Auf einem Militärflughafen bei München ist in der vergangenen Nacht die erste der Bundeswehrmaschinen eingetroffen, mit denen deutsche Staatsbürger von Kreta aus in die Bundesrepublik evakuiert werden. Die Aktion, an der 28 Flugzeuge beteiligt sind und bei der etwa 900 Menschen heimgebracht werden, dauert bis heute Mittag.